Hier ist Pogo Radio im Bermuda-Funk. Auf der Frequenz 105,4 in Heidelberg und 89,6 in Mannheim. Jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr. Verantwortlich für die Sendung ist Rüdi Himmelsberger. Ja, guten Abend. Hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn heute nicht der Mittwoch ist, dann ist es der Montag, nämlich live bei punkrockersradio.de. Ansonsten immer Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr im Bermuda-Funk. Und heute nicht mein Gast, sondern mein Co-Moderator ist heute Abend. Oh, ich darf moderieren, cool. Ja, genau. Du bist ja kein Gast mehr, du bist ja schon fast Inventar, ne? Ich dachte, der andere Nils. Der andere Nils ist auch Inventar. Noch mehr Inventar, ja. Bei der Geburt getrennt, die zwei, aus deiner Rippe geschnitten. Ein paar Jahre Unterschied, aber klar. Ja, also. Sie haben ja später entdeckt. So was wie Zillings wieder. Da wird nachgefragt, geht die Webcam? Klar geht die Webcam. Natürlich geht die Webcam. Was denn sonst? Ja, wir haben nämlich hier auch noch einen Live-Chat und ich begrüße auch den Hoshi, unseren Internetredakteur, der auch immer dabei ist. Und beinahe wäre die Sendung heute ausgefallen. Wer die Sendung immer verfolgt, wissen ja, ich bin ja bald in fertig examinierter Altenpfleger. Nächste Woche ist es soweit, deshalb fällt die nächste Sendung aus. Rüdi wollte ja eigentlich heute schon lernen, aber davon musste ich ihn unbedingt abhalten, deswegen bin ich hier vorbeigekommen. Was sollst du denn übertreiben, ne? Wir machen ja nachher einen Live-Test irgendwie und du gibst mir dein Buch und dann werde ich dich mal abfragen, was du so drauf hast. Ja, die 4 ist ja die 2 des kleinen Mannes, ne? Ja, ein gutes Pferd muss nur so hochspringen, wie es kann, oder wie war so das? So ist es, genau. Ja, das ist sehr gut. Ja, das werde ich mir auf jeden Fall merken. Ja, das waren gerade eben übrigens, wie sprichst du das aus? Ich sage immer Nitro-Injektier, keine Ahnung. Genau. Ich habe, die Band tatsächlich habe ich noch nicht gesehen, ne? Aber du hast es doch mal gesehen, ne? Oder? Ja. Also es ist eigentlich eine Berliner Band mit Leuten aus Kanada und aus Russland, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja. Und dementsprechend haben die auch teils russische Stücke, wie das eben, was wir gehört haben, und teilweise auch englischsprachige Stücke. Und man denkt teilweise echt, man hat es da mit unterschiedlichen Bands zu tun, aber scheinen sehr vielseitig zu sein. Mhm. Wobei mir die russischen Lieder echt sehr gut gefallen. Die Band ist momentan irgendwie in Deutschland, glaube ich, auf Tour. Und muss man mal nachschauen. Ja, die Band kommt ja auch aus Berlin. Ja, da kann man ja auch auf Tour sein, oder? Ja, okay. Sie spielen im Sonic Ballroom und das jetzt am kommenden Freitag. Ja, es sind auf jeden Fall ein Brett. Ich habe sie vor einem Jahr oder vor zwei Jahren habe ich sie das letzte Mal gesehen im Kult. Was ist das Ding nochmal? Kult 41 in Bonn, genau. Kult 41 in Bonn. Und es war sehr wenig Publikum da, muss ich sagen. Aber die ging richtig ab. Jetzt am Freitag wird wahrscheinlich auch wenig los sein, weil ich glaube, da spielen Feine Sahne Fischfilet irgendwie im ausverkauften E-Werk und ich kann mir vorstellen, dass es da bestimmt ein paar Überschneidungen gibt oder Leute, die beides sich anschauen möchten, aber das nicht hinbekommen. Ja. Aber ich glaube, ich bin tatsächlich bei Nitro Injecture. Ja, wir sind ja hier auf der Seite, auf der dunklen Seite, ne? Wir sind sozusagen für die Bands zuständig, die im Schatten stehen. Und das widerspiegelt, glaube ich, auch die Sendung. Ja, genau. Also Feine Sahne Fischfilet, die haben genug Fans, ne? Und genau. Geht alle in den Sonic Bowl rum. Genau. Ist eh ausverkauft im E-Werk, kommt ihr gar nicht rein. Nee? Und danach lege ich auf, ne? Das wäre vielleicht auch noch ein Grund, vorbeizukommen. Ja, oder früher zu gehen. Ja, also so gute Musik wie heute werdet ihr am Freitag nicht hören, aber... Ja, warum nicht eigentlich? Ja, es ist echt wegen diesen komischen Leuten, die da immer hinkommen irgendwie, ne? Ach, du legst immer auf, wie das Publikum es gerne hätte, oder wie? Ja, ich passe mich da leider echt zu sehr an. Du passt dich an. Ja. Und wie merkst du das irgendwie? Durch vorauseilenden Gehorsam? Dass du siehst, oh, da läuft einer rum mit einer umgedrehten Baseballcap, jetzt lege ich aber mal was auf, was ihm gefallen könnte oder was? Ja, du siehst ja irgendwie, wann die Leute irgendwie dann tanzen und manchmal kommen ja auch irgendwie Leute an, die sich was wünschen und tatsächlich habe ich das Gefühl, früher war der Freitag im Sonic Ballroom irgendwie härter und da müssen wir eigentlich wieder zurückkommen. Also eine Aufforderung an alle, die ja im Sonic Ballroom freitags irgendwie auflegen, es müssen da wieder härtere Sachen laufen und ich werde mich jetzt bemühen. Und also hier bei Pogo Radio, ihr dürft euch auch alles wünschen. Aber ich spiele es halt nicht. Ja, so ein paar Songs hast du echt von mir reingepackt, ne? Ein paar Musikwünsche. Sehr, natürlich. Sehr nett. Ja, natürlich. Ja. Ich habe dir ja versprochen, 70% sind von dir. Und so wird es auch sein. Aber ich wollte No Borders hören, glaube ich, ne? Von Nitro und Jack Cham. Das hast du jetzt gar nicht mehr drin, ne? Das habe ich dir ausgeredet. Also, wenn ihr jetzt zu Hause an euren Internetgeräten seid, hört euch das mal an danach. Ja, das ist sozusagen das bekannteste Lied von denen. Das singen sie in Englisch, ne? Weil das ist ein Teil von der Band. Einer Teil kommt aus Russland, der andere aus Kanada. Ja, für die jetzt, die gerade eben nicht aufgepasst haben, wiederholt der Rudi das gerade nochmal. Ach so, hast du das schon erzählt? Ich hör mir halt nur selber zu, das ist das Problem. Ja, deine Stimme ist auch viel interessanter als meine. Was? Deine Stimme. Ich finde meine Stimme voll scheiße. Na gut, okay. Ja. Ja, was machen wir jetzt? Machen wir ein schönes Lied von Scheiße die Bullen, hast du dir gewünscht, ne? Ja, und zwar nur wegen dem Gag, weil wir danach Scheiße Minelli spielen. Ach nee, ehrlich? Das ist doppelt sehr scheiße. Witzig, ne? Ja. Ich glaube, die kommen aus Freiburg, ne? Weiß Scheiße nicht. Die Bullen? Ja. Habe ich mich jetzt nicht darauf vorbereitet. Oder? Ja, ich verwechsel die immer. Aber ich glaube, die kommen aus Freiburg. Da gibt es noch andere Band, die heißt Scheiße aus Freiburg, aber ich glaube, die Scheiße, die Bullen kommen auch aus Freiburg. Und dann gibt es auch noch die Bullen, ne? Da gibt es auch noch die Bullen. Aber die gibt es nicht mehr, ne? Oder? Wieso? Wieso? Die haben sich natürlich aufgelöst. Die hatten irgendwann mal ihr letztes Konzert. Ja? Ja. Naja, das heißt ja nie was, ne? Yeah. Scheiße Bullen. Ja. Das klang nach Deutschpunk, ne? Scheiße, die Bullen spielen im Club Scheiße am 2.9., glaube ich. Am 2.9.? Das ist auch eine Weile hin. 2017 nee, oder was? 9.12. Nee, 2.12. Jetzt habe ich es aber. 2.12. Freitag, 2.12. Nee, war. Ist egal. Nee, doch, Freitag, 2.12. Ja. Informiert euch einfach, ne? Ja. Dann wisst ihr es besser. Und an dem gleichen Abend spielen ein paar Meter weiter, am 2.12., ein Freitag, Scheiße Minelli. Also die Deutschpunker können dann in den Club Scheiße gehen und die anderen können dann in den Sonic Ball rumgehen. Genau, die Baseball-Cappy für Katrin aufhaben und gerne Skateboard fahren oder das gerne durch die Gegend tragen. Ja. Ne? Oder? Wolltest du noch was zu Scheiße Minelli sagen? Oder? Nee, wollte ich nichts sagen. Feigling. Nee, wieso? Weil ich vorher gesagt habe, dass mir die unsympathisch sind. Ja, ich muss ja nicht unsympathisch sagen, aber dass die, ich dachte, die Musik gefällt dir nicht, oder? Nee. Die sind also, ja auch unsympathisch. Nee, ich glaube, die sind immer. Ich habe sie nie persönlich kennengelernt, aber ich glaube, das sind schon so ein bisschen so schlecht erzogene Jungs. Klar, dass du da nicht drauf stehst. Wir haben doch mal eine Anzeige gekriegt, irgendwie, weil sie während der Fahrt den Arsch aus dem Fenster gehalten haben auf der Autobahn. Ah, und da fand ich es total witzig, ja, dass dann die anderen Autofahrer dann nackten Arsch sehen. Natürlich ist dann so ein Kennzeichen am Auto dran und sind halt auch ziemlich schnell wieder rausgewunken worden und mussten Strafe zahlen. Dann wollten sie dann irgendwie so Soli-Konzert machen oder so oder irgendwie oder was, keine Ahnung. Ich kann nicht mitbekommen. Das ja, ist ja. Skater-Humor, oder? Dann habe ich mir gedacht, ja, Jungs. Na, erst frech sein und dann, naja. Kann man nicht irgendwie. Ja, also ich habe die schon ein paar Mal gesehen, finde ich ganz gut. Die spielen ja immer häufig vor irgendwelchen bekannten amerikanischen Hardcore-Bands, irgendwie haben halt, MTC oder ja, so. Ja, haben halt kein Benehmen. Im Gegensatz zu vielen Deutsch-Punk-Bands. Genau. So ist es aber. Die sind alle ganz lieb. Ja. Besonders, ja. Besonders diese Bands, die so ganz schlimme Musik machen, da, wo einem danach die Ohren wehtun. An welche Bands denkst du denn da? So Crust. Crust oder sowas. Na, mit sowas beschäftige ich mich gar nicht. Die sind alle super lieb. Doom. Und, ja. Ja, die können alle mit Messer und Gabel essen. Ich glaube, diese scheiße Minelli können das nicht. Deshalb hören wir jetzt das Lied von denen, Let the Pig Out. also wenn ihr mal wieder auf der Autobahn seid und ihr seht irgendwo ein Auto, wo ein nackter Arsch raushängt, dann wisst ihr, scheiße, Minelli sind wieder auf Tour. Und mir hat's gefallen. Also, ja, die hat's also wirklich gefallen, sehr, ja, sehr gut. Das ist, finde ich, das Gute so an so solchen Hardcore-Bands. So, man muss die gar nicht so genau kennen, die ganzen Stücke. Irgendwie so, man geht da einfach hin auf ein Konzert und hat das Gefühl, irgendwie, ja, man hat es auch irgendwie schon x-mal gesehen. Und, ja, kennst du eine, kennst du alle. Ja, das ist jetzt so gemein, aber ja, natürlich kann ich da schon ein paar Bands irgendwie unterscheiden oder so, aber man hat da meistens mehr Spaß beim schlechten Hardcore-Konzert als bei einem schlechten Punk-Band. Ja? Auf jeden Fall. Also so schlechte Punkbands, da muss ich rausgehen. Und so schlechte Hardcore-Bands kenne ich gar nicht, weil die eigentlich meistens Englisch singen. Und du musst dich nicht fremdschämen für die Texte. Ja, also nehm ernst. Also ich finde, Hardcore ist wahrscheinlich wirklich leichter zu spielen irgendwie. Da macht man mehr richtig. Ah ja. Ja. Dein Wort in Gottes Ohr, ne? Machen wir mal weiter mit einer Band, die Fucking Angry heißen und aus Bonn kommen. Kenn ich gar nicht. Was ist das für eine Band? Ja, weißt du doch. Also schon bestimmt auf 180.000 Konzerten von denen. Nee, leider noch gar nicht so viel. Also die können mal wieder in Köln spielen, glaube ich. Ja. Das ist schon bestimmt wieder was länger her. Ja. Haben die nicht erst letztens im Limes gespielt? Da war ich auf jeden Fall nicht. Nee, sonst wäre ich bestimmt dabei gewesen. Ja. Also ich habe das Gefühl, die spielen hier immer unter dem Umland irgendwie. Düsseldorf oder keine Ahnung, so Bonn oder so. Aber in der Provinz. In Köln habe ich sie wirklich, glaube ich, schon lange nicht mehr gesehen. Ja, mit dem gleichnamigen Lied Born Angry von Doing Alright EP. Ich glaube, das ist aber nicht die neueste Scheibe. Nee, das ist von 2013. Da haben wir mal wieder einen Klassiker rausgesucht hier, ne? Extra für euch. Sind mal tief ins Archiv gestiegen. Ja. Haben die den großen Kringel gesucht für die Platte, für den Plattenspieler. Wie heißt das Ding? Du bist doch hier der DJ. Was meinst du, Plattenspieler? Das ist dieses große Steckteil, wo man in die Singles reinmacht. Ja, Steckteil. Ja, Steckteil, ja, okay. Gibt es bestimmt auch irgendwie so einen Ausdruck. Ja? Ja, ich soll mal der Hoshi recherchieren. Hast du das zu Hause, ja? Ja, der Hoshi soll das mal recherchieren. Gibt es bestimmt auch einen ganz coolen DJ-Ausdruck für dieses Steckteil. Das Single-Adapter. Single-Adapter, genau. Okay, da haben wir es schon. Okay, Fucking Angry. Fucking Angry. Angry. Ja, super Band irgendwie. Möchte ich gerne wiedersehen. Jetzt spielt auch der Dominik, glaube ich, mit irgendwie. Ne? Ich habe den Dominik noch nicht gesehen, seitdem der dabei ist. Ja, spielt er Bass da oder was? Oder Gitarre? Keine Ahnung, ne? Dominik, muss man dazu sagen, der Typ, der auch bei Kanalterror früher mitgespielt hat. Molotov Soda. Cheese Strings. Genau. Ja. Gibt es auch große, bekannte Bands. FFF. Ja, genau. Und kennen die Bonner bestimmt. Ja, also altes Bonner Urgestein. Und der spielt jetzt auch bei dieser Bonner Band Fucking Angry mit, um den Altersdurchschnitt ein bisschen zu erhöhen. Und du hast dir noch Upright Citizens gewünscht. Da habe ich ja irgendwie so, mit meinem krustigen Hirn habe ich mir gedacht, war da nicht dieser Archie dabei, ne? Von Terrorgruppe? Und da habe ich mich eines Besseren belehrt, der spielt ja hat bei Inferno mitgespielt. Ich meine schon, ne? Zu seinen jugendlichen Zeiten, ja. Und dann habe ich dann gleich mal bei Okay Google gesagt und wie meinst du, hießen die nicht Hostages of Ayatollah oder? Nee, das war, glaube ich, der Jacko. Okay. Aber auch irgendwie Terrorgruppe, ne? Ja, da war ich ja. Und Und dann haben wir mal geguckt, was da bei Upright Citizen steht. Und dann stand da irgendwie, ja, die bekannteste, also man muss bei Wikipedia mal sagen, manchmal schreiben ja die Musiker selbst ihre Wikipedia-Einträge. Dass es in den 80ern die bekannteste englischsprachige Punkband war in Deutschland. Ja, also ich glaube, das muss nicht unbedingt stimmen, aber... Naja, auf jeden Fall steht es da drin und dann stimmt's. Und dann stand dabei, ja, dass da die Band sich dann in den 90er Jahren nochmal neu formiert hat. Und wer war dabei? Ja, Ich habe es nicht gelesen, ich glaube es irgendwie auch noch nicht so richtig. Ja, aber doch, ich kann mir es aber gut vorstellen. Alex Schwers, ne, am Schlagzeug. Ja, krass. Ne? Ja. Und der Mütze von Eisenpimmel. Der hat auch mitgespielt. Also vielleicht hat der Alex sich echt zur Lebensaufgabe gemacht, irgendwie bei allen geilen Deutsch-Punk-Bands oder Punk-Bands irgendwie ja, mal mitzuspielen. Ja, wahrscheinlich. Und die hat er dann abgehakt. Ja, und also das kann man so sagen, die ein Drittel von Eisenpimmel hat früher bei, bei Upright Citizens mitgespielt. Du musst die Zuhörer jetzt bitte nochmal auffordern, das nachzurecherchieren. Ich kann das auch nicht richtig glauben. Hier werden ja häufiger auch mal gerne Gerüchte verbreitet. Ja, der Alex, der war ja bei mir irgendwie in der Sendung, glaube ich, so, es muss 2007 gewesen sein. 2007, und da hat er die Band Mofa Gang vorgestellt. Na, die waren eher nicht so richtig erfolgreich, ne? Nee, die waren nicht erfolgreich. Auf jeden Fall war er da mit Mofa Gang gewesen und da hat er dann erzählt, dass er früher ja bei Hass mitgespielt hat und das waren ja so seine Anfänge. Der war sehr lange bei Hass dabei, hat irgendwie als Schlagzeuger angefangen, hat sich dann zum Gitarristen hochgearbeitet, das sagt man nicht, ne? Ja, hat gewechselt zur Gitarre und anstatt zu Hause, aktuell nicht mehr dabei, glaube ich. Ne? Ist, anstatt zur Hausaufgabenbetreuung ist er aber zum Hass ist in den Proberaum gegangen oder so. Aber auf jeden Fall war er einer der jüngsten Mitglieder bei Hass. Die anderen sind ja weitaus älter. Oder er hat irgendwie Botox-Gesicht gespritzt. Auf jeden Fall wirkt er jünger als alle anderen. Botox Alex. Ja. Wir spielen jetzt einfach Upright Citizens. Eine der englischsprachigen bekanntesten Band, deshalb spielen wir jetzt ein deutschsprachiges Lied. Neonazis in der BRD. Ich wollte ja unbedingt Swastika Reds spielen. Ja, aber nur weil das kürzer ist, das Stück. Nicht nur weil es kürzer ist. Rudi sucht immer nur die Stücke raus, die so 1,30 oder so. Es ist auch international bekannteste Lied, weil es war nämlich auf den War and Peace Sampler drauf. Wo, das ist, glaube ich, vom Maximum Rock'n'Roll, die haben halt so einen Sampler zusammengestellt in Mitte der 80er. Das waren aber bestand aus zwei Langspielplatten. Da waren die bekanntesten Bands aus der ganzen Welt drauf. Also nicht die bekanntesten, aber die, wo man sagen kann, coolsten Punk-Bands der Welt drauf. Es waren ungefähr 40 Bands. Und aus jedem Land eine. Und da war dieses Swastika Reds Lied drauf. Aber die willst du nicht hören. Und deshalb spielen wir jetzt Neonazis in der BRD. Ja? Sehr gerne. Come scheiß Neonazis! Hm, ja, von 1983. Da war ich 8. Ja, war ich, oder? 13. Ja, verdammt, bin ich einfach zu spät geboren worden. Ja. Wär's früher gern geboren worden? Ich glaube tatsächlich, dass so 82, 83 oder so, von 81 bis 83 gab es wirklich so die besten Punk-Bands, ne? Aber ich glaube... Ich glaube, das bringt dich auch nicht weiter, auf dem Dorf, oder? Hätte ich die eh nicht kennengelernt, ja, irgendwie, ne? So. Ich meine, früher geboren, später geboren. Ja. Nee, schon alles okay so. Ja. Na, aber du musst halt jetzt länger arbeiten bis zur Rente. Dadurch, dass du halt später geboren bist. Das ist natürlich auch ein Nachteil. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Ja. Das Geld hole ich mir irgendwann von meinen Eltern wieder. Spätestens, wenn die tot sind. Erben. Erben, ach so, Erben. Okay. Habe ich schon gedacht, du hast irgendwelche Pläne. Ja. Blut und Eisen, wer hat sich das jetzt gewünscht? Du oder ich? Ich weiß gar nicht mehr. Wir haben jetzt gerade mal geguckt, was da so alles irgendwie in der Krabbelkiste rumliegt und... Sollen wir spielen oder sollen wir was Neues spielen? Nein. Wir können aber Gedrängel das spielen. Ist, ja. Komm, das ist 1 Minute 37. Blut und Eisen ist wirklich eine der großartigsten Bands, die ich leider nie gesehen habe. Aus Hannover. Und da muss man mal dazu sagen, der Schotte, der da mitgespielt hat, glaube, das war der Schlagzeuger oder sowas, der hat auf jeden Fall ein eigenes Studio gehabt. Und deshalb merkt man auch schon, diese Aufnahmen, die sind wirklich fantastisch geworden. Also ohne Scheiß. Also zu der Zeit war es halt so Sachen so gut, also Razzia so toll wie sie waren, die zur gleichen Zeit auch bekannt waren, haben miserable Soundqualität abgeliefert. Also die Platten sind fast unhörbar. Was? Ja, nee, du glaubst mir nicht. Ja, ich kann da Lieder vorspielen von Razzia, von der alten Platte, von ob das jetzt Ausschlag mit Franziska. Ja, weil du sie nur irgendwie digital hast oder so. Nee, die kannst du auch auf Platt, sind die einfach scheiße abgemischt. Nicht abgemischt, die sind einfach schlecht. Das ist einfach ein Wunder, als hätte jemand ein Kissen an eine Box gebunden. Ja, also, aber Blut und Eisen sind halt wirklich zu der damaligen Zeit dafür, dass das halt auch nicht so viel Kohle zur Verfügung stand für irgendwie so ein Mischpult, dass es so viel Strom braucht wie in einer Kleinstadt. Es ist wirklich eine hervorragende Aufnahme geworden. Ihr könnt euch gleich überzeugen. Wir können von mir aus auch was mit Razzia danach spielen. Da wirst du aber merken, wie ich hier die Regler aufreißen muss, dass man überhaupt was hört. Ja. Das ist natürlich, wenn du eine Razzia-Platte auflegst, ne, auf deinen heiligen Plattenspieler, dann ist es natürlich, hört sich das wirklich okay an. Aber wenn du halt einen Vergleich hast mit anderen Bands aus der gleichen Zeit. Was brauchst du denn für Regler? Du brauchst nur einen Lautstärkeregler und den machst du irgendwie hoch und runter. Manchmal ist halt einfach die Dynamik in dem Lied, fehlt halt einfach. Und da ist auf jeden Fall Dynamik da. Das Lied heißt auch nicht umsonst Wumm. Von der Platte Schrei doch. Brauchst du jetzt noch einen Gegenbeweis? Ja, aber ist egal, das sind alles so Nerds. Ja, wir glauben dir das. Ne? Das ist ist ja egal, ne? Es geht ja nicht darum, ob jemand da ja irgendwie. Kein Ahnung Musiker. Hat. Ich glaube wirklich, Musiker haben da ein anderes Gehör für. Aber, ich bin ja auch kein Musiker, ich bin aber ein guter Hörer. Ja, aber so schon so ein Technik-Freak oder so. Also, ja, super Technik-Freak. Nicht? Nee, gar nicht. Würdest du dir das zutrauen, irgendwie eine Band zu mischen? Sagen wir mal so, ich wäre natürlich ein absoluter Anfänger, weil das wäre dann für mich das erste Mal, dass ich eine Band mische. Ja, aber das heißt schon, dass du das machen könntest, wenn du... Ja, sagen wir so, ich hätte ein bisschen Gefallen dran, aber vielleicht wäre es dann irgendwann mal zu langweilig. Na? Ich würde mich da überhaupt gar nicht dran trauen. Naja, ist ja nicht so schwierig. Ne? Also du musst ja gucken, wer ist der Lauteste. Am Samstag war ich auf einer Party gewesen, da haben sie im Wohnzimmer Konzert gemacht. Und zwar mit einem Elektroschlagzeug. Du kennst ja die Dinger, ne? Ja, klar. Mit diesen kleinen Gummibecken und sowas, ne? Die haben ordentlichen Sound, ne? Die sind halt, das ist einfach genial. Der hat normal Schlagzeug gespielt, ne? Und es hat geklungen wie ein richtiges Schlagzeug, bloß der hatte halt einen großen Volumenregler, wo halt Gesamtschlagzeug-Lautstärke halt auf Zimmerlautstärke runterdimmen konnte. Und es ist halt wirklich, ich war echt überrascht, ne? Wie das Ding halt echt klingt. Wenn man Schlagzeug lernen will, würdest du das empfehlen? Würdest du sagen, das kann man machen? Oder ist glaube ich, irgendwie anders? Als wenn Kauf da erst mal ein paar Kochtöpfe, würde ich mal sagen. Also Schlagzeug lernen, also ich meine, da geht es wahrscheinlich um so Sachen wie, da würde ich erst mal einen Kadi fragen, ne? Ja. Der ja Schlagzeuglehrer ist. Und dann, ich denke mal, um einfach mal einen Takt halten zu können und mit einem Arm was anderes zu kloppen wie mit dem anderen, da reicht wahrscheinlich irgendwie eine Isomatte. Ja. Zu daheim. Gut. Also da brauchst du nicht irgendwie ein Elektroschlagzeug, was ja wahrscheinlich genauso viel kostet wie ein richtiges Schlagzeug. Ja, aber hat natürlich wirklich Vorteile, wenn man dann von zu Hause aus mal ein bisschen üben kann. Ja, ich gebe es als Tipp mal an die Caro weiter. Ja, guck mal, was haben sie da wieder geschrieben? Ein viel zu selten gespielter Hit von Blut und Eisen, zweites Album, ist übrigens Glanz und Gloria. Aha. Das ist auf dem Nazis-Raus-Sampler, ne? Und ja. Transporter der Uniform, natürlich aus wieder vom... Transporter der Uniform, also es gibt glaube ich zwei Stücke, die von Blut und Eisen vom Schlagzeuger gesungen werden. Ne? Transporter der Uniform ist glaube ich einer davon und der andere ist glaube ich, darf ich es wagen, das zu sagen, das sind eigentlich die allerbesten Songs von Blut und Eisen, wo der eigentliche Sänger gar nicht singt, sondern der Schlagzeuger. Ja. Hört er jetzt wahrscheinlich nicht gerne, aber ist so. Ist so. Ja. Ja, aber war ich stehen geblieben. Irgendwas mit Flyer sein reinbringen. Mit diesem Elektroschlagzeug, das fand ich ja wirklich, hat mich echt umgehauen. Ja, Nee, weil gerade als Band ist es wirklich, also ist es, wenn du im Proberaum bist und du hast so einen lauten Schlagzeuger, der da in das Becken reintrischt und in die Trommeln reintrischt, dann muss natürlich auch die Gitarre dementsprechend laut sein. Am Schluss stehst du dann als Sänger und du hörst deinen eigenen Gesang nicht. Du hörst deinen eigenen Gesang das erste Mal, wenn du dann im Jugendzentrum auf der Bühne stehst und du hast noch gar keine Ahnung, wie du eigentlich, wie deine Stimme klingt. Ich denke mal, so geht es vielen, die mal in einer Band gespielt haben, die schlecht war. Ja. Aber ein guter Schlagzeuger ist sehr wichtig für eine Band. Man hört da schon sehr große Unterschiede und also ich kann nur jedem dazu raten, oder jeder in einer Band spielt, sucht euch einen super Schlagzeuger. Sucht euch. Leider ist die Auswahl halt nicht so groß, ne? Weil alle wollen Gitarre spielen oder irgendwie singen oder irgendwo, aber also ich glaube, Bassisten und Schlagzeuger sind immer gesucht. Ehrlich? Ist egal, du brauchst eigentlich immer gute Leute und gute Texte und gute Lieder und alles. Was bringt das, einen guten Schlagzeuger zu haben, wenn du scheiß Lieder hast? ich würde mal sagen, wir machen gerade weiter mit Musik. Ich habe mal nämlich. Hast du was ausgesucht? Ja. Ich hab, was willst du hören? Torpedo Moskau wäre wirklich cool. Ja, das kommt auch so aus der gleichen Zeit, ne? Aus den 80ern, ne? Genau. Aber wir machen ja halt einen richtigen Oldie-Sender hier, ne? Das Beste aus den 80ern und ab und zu mal aus den 90ern oder aus den 2010ern. Torpedo Moskau, eine Hamburger Band. Ja, was gibt's dazu zu sagen? Langweilig heißt das Lied. Ist aber nicht langweilig. Ist langweilig. Ist nicht langweilig. Ist langweilig. Langweilig? Ja, langweilig. Langweilig! Wenn wir schon gerade am Rumnörden sind, du als ihr Kneipen-DJ und ich halt hier als Dingens-Bummens. Er hat sich gerade beschwert, weil ich ja die ganze Zeit alles mit Loudness höre hier. Da gibt es einen Loudness-Button an diesem alten Verstärker. Hören die Hörer das jetzt auch dann die mit Hörer, Loudness? Oder? Die Hörer und Hörerinnen hören das mit Loudness, wenn sie selbst so einen Loudness-Button an ihrer Anlage haben. Bitte drücken sie zu Hause ihren Loudness-Button. Ja, genau. Da kommt nämlich der Dynamikumfang kommt mehr raus. Ja, aber der verfälscht ja den Original-Song irgendwie, ne? So ja, wie sie das aufgenommen hat. Wenn du deine Ohren aber nicht richtig geputzt hast, das verfälscht auch den Original-Song. Ja? Also, habe ich jetzt so noch nicht drüber nachgedacht. Ja, und ich habe meine Ohren geputzt, hör mal. Ja. Und wenn du die Musik hörst und nebendran parkt gerade ein LKW rückwärts ein, dann verfälscht auch den Sound. Ja, aber ich glaube so damals, so die Bands, die hatten nicht so viel Bass da drin irgendwie. Das waren halt irgendwie viele Höhen und das klang alles irgendwie ein bisschen. Ja, ich weiß es nicht. Die hatten auch schon einen Loudness-Knopf. Damals gab es auch schon. Kannst du mal Wikipedia aufrufen, gucken, wann der Loudness-Button erfunden worden ist? Ich dachte, das war irgendwie erst in den 90ern und noch nicht in den 80ern. Ja, damals kann ich mich an die Anlagen erinnern, wo es extra so einen Equalizer gab, wo dann irgendwie alle dann die Equalizers bedient haben, wie die Blöden, ne? Und in ihrer Anlage dann den Bass hochgedreht haben und Treble und was ist, Balance ist ja links und rechts. Egal. Ja. Ja. What do you want to hear? Oder to listen. Also wir hätten jetzt noch, glaube ich, also ich finde KGB sehr geil, auch wenn die vielleicht nicht so bekannt sind, aber die sind, würden da jetzt auch gut reinpassen. Ja, vom Zeitalter auf jeden Fall, vom Geschichtlichen, vom wie sagt man dazu, vom Tertiär her oder sowas oder vom Ja, wir machen heute so eine Studie der 80er, ne? Ja, oder? Ja. Genau. Vergleich jetzt mal die Gitarre mit dem Schlagzeug der Band eben. Von 1987. Stellt euch mal vor. 1987 sehe ich gerade, ne? Ja. KGB, ich glaube, wo kommen die denn her? Kommen die nicht aus Tübingen? Tübingen, ja, sind gut, ja. Tübingen, kommen KGB. Ich glaube, ich habe sogar mit dem Sänger mal eine Sendung gemacht. Kennst du alle lieben Rudi, das Comic? Ja, genau, und die ja. Die haben noch immer, wie heißt denn der Typ, der das malt? War das nicht der gleiche, der auch die Ratte für die Punkstelle gemalt hat? Ja, aber die gibt es schon länger nicht mehr, ne? Aber stimmt, das war früher, ja, gab es auch so eine gleiche, Ratte. Ne? Nee, es gibt unterschiedliche Ratten. Ja, also die Ratte, die du meinst, die ist nicht von dem, Mann, wie heißt denn der jetzt? Wie heißt denn dieser Comiczeichner? Recherchieren wir gleich, liefern wir gleich nach. Aber die hatten wirklich die besten Plattencover, KGB, ne? Weil aufgrund dieses Comiczeichners, glaube ich, ne? Aber ich habe wirklich, kann mich daran erinnern, ich hatte damals vor so Mitte der 2000er, hatte ich ein Interview mit dem Sänger. Der war damals schon so um die 50 rum. Ist ein ganz komischer Typ, auf jeden Fall. Ja. Ja, so eine Mischung zwischen California Surf Hippie und Tübinger Provinzclown. Also ich glaube, die waren auch über Deutschland hinaus irgendwie in Amerika, glaube ich, recht erfolgreich. Ja. Und das fand die, glaube ich, cool. Aber ich glaube, in Deutschland selbst... Ja, der hat mir auch immer von früher erzählt, was sie früher alles gerissen haben. Mhm. Ja, die goldenen Zeiten sind vorbei, oder? Ja, ja, ich glaube, die Band gibt es auch nicht mehr. Aber die haben später mal versucht, irgendwie nochmal eine Tour zu machen mit irgendwie jungen Musikern. Das ging ziemlich in die Hose. Und das war aber die einzige Chance, dass ich die mal sehen konnte. Und durchweg haben die früher gute Platten rausgebracht. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als die auf Tour waren, da habe ich mit denen ein Interview gemacht. Da saß ich im Auto mit meinem Aufnahmegerät und habe dann eine Sendung gemacht mit dem Sänger zusammen. Das Lied heißt Comicfigur. Das erschien, wie schon gesagt, 1987. Und daher von dem Album Kein Grund zur Beruhigung. Und ja, hören wir mal rein hier. Eine Comicfigur. Und ja, danke an Hoshi. Wir haben es auch rausgefunden. Ne? Peter Puck war der Zeichner, der auch in den 90ern dann irgendwie für Stadtmagazine im Umfeld von Stuttgart da irgendwie auch Comics gemacht hat. Ja, wahrscheinlich nicht ganz so bekannt, aber der hat ja auch Zeichnungen immer wieder gehabt im Ochs und im Plastikbomb. Ja. Ne? Irgendwie, da gab es auch immer wieder, glaube ich, Zeichnungen von denen. Ja, und wie gesagt, diese Ratte, das ist bei dir auf der Punkstelle, ne? Ja. Auch von ihm. Und auch sogar offiziell genehmigt, nicht geklaut irgendwo. Ich weiß nicht ganz genau, welche Ratte du da meinst. Ja, diese die Ratte im Mülleimer schon, aber da gab es irgendwie mal so eine eigene Ratte, die kommt irgendwo anders her. Ja. Da habe ich, glaube ich, den Typen nicht gefragt, der die gezeichnet hat, weil ich nicht wusste, wer das war. Aha. Darf man nicht machen, ne? Darf man nicht machen, ne? Nee, gibt's großen Ärger. Ja. Aber die Punkrock.de, gibt es hier noch die Seite? Ich warte schon lange nicht mehr drauf. Wahrscheinlich schon mehrere Leute nicht mehr. Ja, muss man jetzt gerade nicht drauf gehen, aber wenn man ein paar Wochen wieder drauf geht, dann ist da wieder der Kalender ganz aktuell. Ja. Ja. Ist halt außerhalb von dieser ganzen Social Media Blase, sondern es wird handgepflegt, handgeklöppelt, werden Konzerttermine im Umkreis von Köln und Bonn eingegeben. Und ja, ausgewählt. Das war früher noch ein bisschen mehr als nur der Kalender irgendwie. Aber ich habe das Gefühl, so mittlerweile spielt sich ja alles irgendwie bei Facebook und in sozialen Medien irgendwie findet das statt. Und ja, da braucht man eigentlich so eine. Selbst die Wahlen, ne? Klassische Seite. In der Stadt, also, die Wahlen? Ja, so gesagt worden, dass die meisten hören sich ja keine Nachrichten mehr an, sondern die gehen nur noch auf ihr Facebook und klicken sich da was zusammen in ihre Timeline und dann haben sie dann ihre Informationsquellen parat, ne? Ob das jetzt rechtsgerichtete sind oder linksgerichtete, alle klicken sich halt ihre Wunschmedien zusammen und werden halt dadurch irgendwie jeden Tag mit News beliefert. Ja. Ja, das ist echt das Problem, glaube ich, wenn man in so einem sozialen Medien unterwegs ist, dass man wirklich sich so in so einer Blase, in so eine Blase begibt. Ne? Man bekommt eigentlich nur das angezeigt, was man irgendwie, was einen interessiert, und darüber hinaus kriegt man eigentlich nicht viel mit. Das heißt irgendwie, der Rechte bekommt irgendwie nur seine Informationen von rechten Seiten, und genauso, was weiß ich, irgendwelche. Ja, unser Eins kriegt halt mit, dass irgendwie jeden Tag in Deutschland irgendwelche Asylantenheime brennen, weil man halt die ganzen Antifa-Seiten angeklickt hat, ne? Ja, ja, aber ich fand es mal spannend, dass man mal so auf die andere Seite geht und da mal guckt, und habe ich letztens mal gemacht, und das ist echt krass irgendwie, was man bei YouTube irgendwie an Rechtsrock-Bands findet und so, echt grausam, wo man echt denkt so, warum zeigen die das oder warum wird das nicht verboten? Genauso auch irgendwie bei Facebook gibt es total viele Seiten irgendwie so, wo du dich echt fragst so, haben sie sich doch alle, warum wird das nicht irgendwie alles irgendwie gelöscht irgendwie, ne? Ja. Ja, müsste man mal wirklich alles melden. Ja, ja, ja, Kampf gegen die Windmühlen. Ja, wahrscheinlich, ne? Ja. Macht gar keinen großen Sinn. Und dann besteht natürlich auch die Gefahr, dass es auf der anderen Seite genauso passieren würde, ne? Dass dann irgendwann dann irgendwelche linken Videos nicht mehr zu sehen sind. Ja, keine Ahnung. Ja, es kommt halt immer drauf an, wie weit das halt rechtsstaatlich noch vereinbar ist, ne? Wenn du halt gegen Gewalt, also für Gewalt gegen Menschen aufrufst, ist natürlich ganz klar nicht erlaubt. Ja. Aber ich würde mal sagen, du holst mal jetzt bitte ein neues Bier aus dem Kühlschrank. Und wir hören jetzt eine Band an. Sollen wir was nein, Neues? Nein, warte mal. Oder was? Böse Hand wollten wir hören. Böse Hand? Ja. Wolltest du hören, ne? Dann machst du nur mal weiter. Nee, okay, mein letzter Song. Dein letzter Song. Okay, Böse Hand. Erzähl mal was zu der Band. Kommt irgendwie aus dem Jahr 80-Umfeld, oder? Habe ich das richtig im Kopf? Oder ist das nicht sogar der Sänger, der da irgendwie singt von Jahr 80? Genau. Ich glaube, es ist irgendwie so ein Gemeinschaftsprojekt mit Jahr 80 und was noch für Bands. Jetzt hilf mir. Das ist irgendwie. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist der Jahr-80-Sänger dabei. Und das Lied ist gecovert von der Band Süff aus Düsseldorf. Eigentlich auch echt eine coole Band, aber wir haben ja eben mal miteinander verglichen, die beiden Songs. Und die Böse Hand spielt es leider besser irgendwie, ne? Ja. Ja, hier im Chat, da werden irgendwelche Sachen geschrieben. Ja, natürlich, eine Zensur ist keine Lösung. Ja, ist eigentlich, ich bin ja total aufgeschmissen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das weiß ja nicht mal der Typ von Facebook. Ne? Dem wird jetzt vorgeworfen, der hätte mehr oder weniger Schuld daran, dass Trump gewählt worden ist. Weil die ganzen Trump-Anhänger so viel Werbung für Trump auf Facebook gemacht haben. Hm. Ja, oder jetzt habe ich gelesen, dass die AfD mehr Mitglieder hat als die CDU und SPD gemeinsam auf Facebook. Was? Ja, und ja, Gott, wer klickt denn schon SPD an? Also sollte man davon ausgehen, dass die ein paar Leute haben. Ja, ich meine, wahrscheinlich hat Miley Cyrus auch mehr Klicks als Beethoven oder Bach zusammen. Aber wenn Beethoven noch aktiv wäre, ich sag dir, der würde irgendwie. Ja, klar. Jeden Tag würde er ein Live-Video raushauen, ne? Ja, sicher. Ja, ja, klar. Das ist aber nicht unsere Aufgabe hier, das irgendwie zu diskutieren. Ich denke mal, das sind wir auch gar nicht imstande, intellektuell und informationstechnisch. Oder? Dass wir jetzt hier so eine Anne-Will-Sendung machen, weißt du? Ja, habe ich mich nicht darauf vorbereitet. Nee, aber ich auch nicht. Ja. Ja, Zensur ist generell natürlich scheiße irgendwie, ne? Aber ja. Ehrlich gesagt, also Nazi-Bands möchte ich nicht unbedingt irgendwie im Internet hören und da soll. Ja, was ist, nein, du brauchst du nicht hören, das kann ich ja wegklicken. Ich also, bin ja einer von diesen Gutmenschen, ne? Von daher, linksradikal ist super, rechtsradikal ist scheiße. Aber, und, ja, klar, aber das sehe ich ja genauso. Aber ich meine, diese Erziehungsmethoden, die bringen halt auch nichts, ne? Also irgendwie. Also, ich meine, es gehen wir mal davon aus, dass alle Nazis dumm sind. Dummheit konntest du halt noch nie ausrotten. Und wenn du auf einen Scheißhaufen draufhaust, dann hört er auch nicht auf zu stinken. Also, es ist, der Kampf ist einfach nicht möglich, dagegen anzukämpfen, würde ich jetzt mal behaupten. Außer halt mit guter Scheiße. Ja, aber es gibt ja auch den Sack, dass dann Leute damit irgendwie Geld verdienen, irgendwie, ne? Ja. Und das sollte halt nicht so sein. Ja, Geld verdienen, ja. Die machen es ja auch meistens auch nicht aus. YouTube verdient da dran. Also wenn die Leute solche Kanäle haben, verdienen da dran. Ja. Ich weiß nicht, ob das Geld verdienen das Böseste ist auf der Welt. Vielleicht schon, ja. Doch. Aber wenn man es hat, ist es auch okay, ne? Das Geld. Wenn man es hätte, ja. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Davon hatte ich noch nichts was von, aber wir können jetzt mal was, machen wir einfach musikalisch weiter, vielleicht können, haben ja die Bands irgendwie eine Lösung, ne? Ich würde mal sagen, wir spielen jetzt, wenn wir schon so alte 80er Jahre Kamellen wenn wir schon so ab frühstücken hier, ne? Da könnten wir noch mal was im KOSZ spielen. Ja, sehr gerne, gute Wahl. Mhm. Was ist, hören wir Krieg? Ja, Krieg. Genau. Ja, jetzt ist es wieder soweit, die Sendung ist bald vorbei und jetzt, wo es langsam interessant geworden wäre, hätte sein können, sind wir. Was ist denn das für ein mieses Ende, hör mal. Was? Fang nochmal von vorne an. Und sollen wir nochmal die Aufnahmetaste vergessen zu drücken und dann nochmal von vorne anfangen? Ich sehe immer noch nichts Rotes leuchten. Ja. Aufnahmetasten sind immer rot irgendwie, ne? Mhm. Hier leuchtet aber nichts rot. Ja. Ja, nee, also wegen Zensur. Ich habe schon oft festgestellt, da habe ich Leute eingeladen, die dann gemeint haben, ja, wenn ich da mal am Mikro bin, dann erzähle ich aber mal hier, ne, dann lasse ich vom Stapel, da wirst du dich aber wundern. Und dann waren sie so klein mit Hut und ich musste alles aus denen rauspressen, wie aus so einer bayerischen Weißwurst mit der Gabel. Es ist nicht einfach, mal so über die Stränge zu schlagen und Sachen sagen, einfach so. Politisch schon, ne? Also, was man jetzt nicht macht, dass man jetzt über irgendwelche Bekannte oder Freunde dann vielleicht dann nochmal ablästert oder. Ja. Aber das hat ja auch nichts mit Zensur zu tun. Nee. Ja, doch, das hat auch was mit Zensur zu tun. Wir zensieren uns ja schon selbst, indem wir halt gewisse Leute schützen, über die wir nichts sagen. Hm. Ne? Also, ja. Ich meine, es ist. Das ist das böse Wort Zensur, hat jetzt damit nichts zu tun, ne? Das ist, ja, einfach, ist halt einfach clever. Ne? Wir denken halt immer an politische Zensur irgendwie, ne? Ja. In welcher Form auch immer. Ja. Also, ja, aber ich finde halt sagen, immer, was man, aber generell finde ich, sollte man links und rechts halt da nicht gleichstellen oder so. Das ist ja eh klar. Ja, aber viele denken vielleicht irgendwie, ja, was weiß ich, wenn man jetzt die Rechten zensiert, dann müsste man das andersrum genauso tun. Sollen sie machen, aber ich meine, die sind ja meistens im Boden, besser am Boden des Grundgesetzes als so manche CDU oder SPD. Ja. Ne? Muss man Grundgesetz durchlesen. So, das war's auch wieder hier. Ne? Lest mal das Grundgesetz durch und dann würde ich mal sagen, hier. Mach doch mal eine Spezialsendung über das Grundgesetz. Bis übernächste Woche. Die nächste Sendung fällt aus. Das war wieder Pogo Radio beim Mutterfunk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger, verantwortlich für die Sendung. Und jetzt würde ich noch sagen, wir spielen noch ein schönes Lied von der Band. Achtung, was haben wir da noch Schönes? Sag mal, kennst du noch die Band Untenrum? Das war mal so ein kleiner Internet-Hype, so irgendwie 2014, glaube ich, mit dem Lied Keine Ahnung, nein, kenne ich nicht. Motion in Progress. Möchte ich auch gar nicht kennen. Der wurde sehr viel angeklickt. Die Band kommt aus Erfurt und hatten ein sehr, war ein schönes Video eigentlich, ne? Und das Lied habe ich mir damals gerne angehört, so ungefähr 2 Monate lang oder 1 Monat lang oder 3 Mal. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, wir spielen das jetzt gerade nochmal. Von wann ist das nochmal hier? Von 2011. Also schon ein bisschen eine Weile her. Ne? Ja. Danke, dass du da warst. Sehr gerne. Hier spontan eingesprungen, ne? Ja. Sehr gut. Okay. Darf nie wieder ausfallen, Pogo Radio. Nee. Sonst hätte ich es ausfallen lassen. Nein, einfach. Sonst kommt der Hoshi vorbei. Der Hoshi, ja. Der Hoshi, ja. Der will aber nicht. Ja, aber dann machst du halt irgendwie online-mäßig irgendwie. Man muss ja heutzutage nicht mehr vorbeikommen. Ja, der Hoshi soll mal zum Friseur gehen, dann kann er auch hier in die Sendung kommen. Soll ich mal einen ordentlichen Haarschnitt machen lassen? Ich wollte eigentlich heute zum Friseur gehen, habe ich nicht mehr geschafft. Ja, zum Glück. Ja, untenrum,